Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 37, Vers 3 bis 4. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, dann wirst du im Lande sicher leben und es wird dir gut gehen. Freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Gott segne dieses Wort. Dein Herzenswunsch. In diesem Psalm 37, im Psalm von David, im Alten Testament, lernen wir mehr über die Beziehung zwischen Gott und David und auch Gott und Gott zu uns. Und hier ist die Einladung eben auf den Herrn, also auf Gott zu vertrauen, Gutes zu tun, ja, und im Lande, dass wir im Lande sicher leben. Das heißt, im Hier und Jetzt und dann natürlich in aller Ewigkeit, dass wir eine persönliche Beziehung haben und es ist eine Herzensangelegenheit. Und ich möchte euch unbedingt hinweisen auf den Vers, wo es heißt, freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. So, die Betonung liegt hier auf, freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und das ist wichtig, denn manchmal ist das so, dass wir denken, ja, wenn ich dies und das tue, dann macht Gott dieses und jenes. Und wenn ich dieses und oder viel bete oder gute Taten vollbringe, dann wird Gott dies und das tun. Nein, das zeigt uns die Bibel nicht. Worauf es hier ankommt, ist, dass es unser Herrgott ist, der uns gibt, was uns unser Herz wünscht. Das heißt also zum Beispiel, dass wir manchmal Dinge wollen oder uns etwas wünschen, was nicht im Sinne Gottes ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Denn unser Herrgott wird, wenn wir als Rollgesünder zu Christus kommen und in unserer persönlichen Beziehung zu ihm wachsen und auch wachsen wollen, dann wird unser Herrgott keine Sachen in unsere Herzen sprechen, die dieser persönlichen Beziehung irgendwie entgegenstehen oder entgegenwirken. Das ist wichtig, ja, zu entscheiden, zu verstehen, dass unser Herzenswunsch, was nicht heißt, dass unser Herrgott natürlich, wenn wir als Reuegesünder zu ihm kommen, zu unserem Jesus Christus, dass er uns nicht hört oder was wir ihm, ja, was wir wünschen, was wie etwas ist oder was nun wäre, aber er wird immer in und durch uns wirken und uns ins Herz sprechen. Und manchmal auch, wenn er unseren Wunsch sozusagen nicht erfüllt, ja, dann wird er uns, unser Herrgott, unser Verlangen, unseren Wunsch selber ändern. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das zu Herzen nehmt, wirklich praktisch jetzt zu Herzen nehmt. Denn es ist eine Herzensangelegenheit. Und wir haben eine persönliche Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Und unser liebender himmlischer Vater wird uns nichts geben, was in irgendeiner Weise diese Beziehung, sodass wir nicht mehr wachsen können in unserer persönlichen Beziehung zu ihm. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und so ist es auch so, dass wir im Neuen Testament lesen, wo unser Herr Jesus Christus hier ist, mit uns, unter uns auf Erden, ist es so, dass er immer wieder, liest mal ganz in den Evangelien, liest mal durch, wie er die Herzen der Menschen nicht nur erkennt, sondern ganz speziell ausruft. Ja? Und wenn er auf jemanden trifft, der ein reuiges Herz hat, der es bekennt und als reuiger Sünder zu ihm kommt, dann steht ihm nicht mehr viel im Wege, das zu tun, was er dann, ja, was die Leute ihn bitten. Ja? Und das ist wichtig. Und wenn Leute mit falschem Herzen kommen, zum Beispiel, dann sagt er, nein, was, ja, warum sagst du, ich bin gut? Oder warum dieses oder jenes? Ja? Also dann sieht er die Herzen der Menschen und erfüllt ihnen sozusagen den Wunsch nicht so, wie sie das wollen. Ja? Die Einladung bleibt aber bestehen, dass wir von Herz zu Christus kommen. Und darauf kommt es an. Und diese Beziehung zu Christus können wir stärken, zum einen in der Bibel, dass wir tagtäglich in der Bibel sind. Deswegen sage ich immer, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Und dann in und durch ihn, durch sein Wort, kann er uns dann von seinem Herzen in unsere Herzen sprechen. Und dann natürlich auch im Gebet für uns, für andere, was auch immer das ist. Auch da kann er dann uns leiten und auf den richtigen Weg führen und uns unseren Herzenswunsch entweder geben oder den Herzenswunsch verändern, sodass das auf jeden Fall in Gottes Willen ist und wir seinen Willen und seinen Zeitrahmen erfüllen können. Denn er hat für jeden Menschen einen bestimmten Willen, unser persönlicher Gott und Zeitrahmen. Und das muss immer erfüllt werden, ja, aus Gottes Sicht. Also nehmt euch das zur Kenntnis, auch zu Herzen. Und das ist das, was uns die Bibel hier im Psalm 37 auch gut nochmal vor Augen führt. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass es eine Herzensangelegenheit ist. Und dein Herzenswunsch ist unser Anliegen, was du willst und dein Wille geschehe. Und danke, dass du uns hilfst in Herzensangelegenheiten, egal was es ist. Und als reuige Sünder kommen wir zu dir und können eben diese Wahrheit wahrnehmen, dass du uns den Wunsch unseres Herzens gibst und auch veränderst, wenn es denn sein muss. Und manchmal braucht das ein bisschen Zeit, aber du wirst uns immer den richtigen Weg zeigen und nie etwas tun, was in unserer persönlichen Beziehung zu dir im Wege stehen wird. Erinnere uns daran, halt uns das nochmal vor Augen und spreche uns das ins Herz. Und wir beten dies in allen, beten dies für alle Menschen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.